Willkommen bei Dreamy Sounds, dem Podcast über besonders Künstler und ihre Musik. Heute sprechen wir über die Band Cigarettes After Sex. Ihre Musik klingt ruhig, weich und sehr traumerisch. Viele Menschen hören sie, wenn sie entspannen wollen oder in einer ruhigen Stimmung sind. Die Band wurde 2008 von Greg Gonzalez gegründet. Er ist Sänger und schreibt fast alle Texte selbst. Seine hohe, sanfte Stimme macht den typischen Klang der Band aus. Greg sagte einmal, dass er Musik machen will, die wie eine Erinnerung klingt. Warm, ruhig und ein bisschen melancholisch. Der große Durchbruch kam, als das Lied Nothing's Gonna Hurt You Baby im Internet viral ging. Danach wurden auch Songs wie Apocalypse und Kay sehr beliebt. Viele Fans mögen, dass die Musik minimalistisch ist, wenig Instrumente, aber viel Gefühl. Cigarettes After Sex klingt wie ein Traum. Die Lieder haben langsame Beats, viel Echo und eine sehr sanfte Atmosphäre. Dadurch entsteht ein Gefühl von Nähe und Ruhe. Man hat fast das Gefühl, die Musik schwebt im Raum. Viele Menschen sagen, dass diese Musik perfekt ist für späte Abende, für Nachdenken oder für romantische Momente. Die Texte wirken einfach, aber sehr ehrlich. Und genau dieses Gefühl macht die Band einzigartig. Wenn du ruhige, vertraute Musik magst, ist Cigarette After Sex genau das Richtige für dich. Danke, dass du heute so gehört hast. Bleib dran für die nächste Folge von Dreamy Sounds.